Das ist Teddy Swims hier in Bayern 3 mit Bad Dreams. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Mittwochabend um 20.35 Uhr. Und aktuell ganz viel über Damiano David geredet. Das ist ja der Musiker aus Italien, der auch GSC gewonnen hat. Und mit seinem Måneskin eben. Und da hat er letztens so erzählt, ja, seine Freundin, die ist immer eher ein bisschen später dran und deswegen erzählt er ihr halt, hey, wir treffen uns schon eine Viertelstunde vor dem eigentlichen Tag. Also sind zum Beispiel keine Ahnung, irgendwie um 18.30 Uhr oder so zum Essen abredet, ja, um 8.15 Uhr oder 8 Uhr sagen. Dann auch relativ recht, auch relativ nett, abseits alle, wenn die einen Bekannten, Freundeskreis haben. Tja, wenn Menschen halt einfach so ein bisschen, dann muss man da halt auch ein paar bisschen härtere Waffen vielleicht auffangen. Und das wird jetzt nur echt drüber gewertet, eigentlich seine Freunde. Dabei kennen wir die auch alle. Die hören wir nämlich auch hier öfter mal in Bayern 3, jetzt auch mit einem neuen Song. Damian und David ist nämlich mit Dove Cameron zusammen. Too Much gibt's jetzt von mir in Bayern 3. And